Elftens. Das klassische Familienbild hat sich überlebt. Kinder brauchen nicht Vater und Mutter. Das Postulat. Das Konstrukt der Einheit von heterosexueller monogamer Ehe und Familie diente dem Patriarchat als ideologischer Überbau. Damit wurde ein historischer Sonderfall, der zugegeben die Geschichte des Abendlandes während der letzten 2000 Jahre prägte, zu Unrecht in den Rang eines gesellschaftlichen Leitbilds gesetzt. Dieses Leitbild war in vielerlei Hinsicht gleichheitswidrig. Es diente der Verfestigung der Ungleichheit durch privates Eigentum, denn die Sorge um die Familie steigerte den Besitztrieb und der akkumulierte Besitz wurde an die ehelichen leiblichen Kinder weitervererbt, die dadurch privilegiert waren. Es förderte die Ungleichheit zwischen Mann und Frau, weil dem Mann vorrangig der Broterwerb und der Frau vorrangig Haushaltsführung und Kinderaufzucht zugewiesen waren. Es benachteiligte alle Frauen mit Kindern, die keinen Ehemann hatten, und beeinträchtigte die Zukunftschancen dieser Kinder. Es sah keine gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften und deren Bedürfnisse nach Gründung einer Familie vor. Es ist deshalb zu begrüßen, dass gegenwärtig in den meisten Ländern des ehemals christlichen Abendlandes die überkommene Privilegierung der heterosexuellen Ehe und der daraus entspringenden Familien stufenweise beseitigt wird. Das geht zwar nicht ab ohne politischen Streit und viele Diskussionen, aber der Prozess ist offenbar unumkehrbar. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei der Kampf um die Homo-Ehe. Aber auch die vollständige Gleichheit zwischen Mann und Frau erfordert den Abschied vom überkommenen Verständnis von Ehe und Familie. Schließlich muss die Erkenntnis, dass schon die Konzeption des Geschlechts eine soziale Fiktion ist, auch Konsequenzen für unseren Begriff von der Familie haben. Die Befürworter des traditionellen Bildes von Ehe und Familie behaupten bei ihren Rückzugsgefechten immer wieder, es sei für Kinder am besten, wenn sie in einer Lebensgemeinschaft mit dem leiblichen Vater und der leiblichen Mutter aufwüchsen. Das ist reine Ideologie. Mit dem Schreckgespenst der angeblichen Nachteile für künftig geborene Kinder soll nur der gesellschaftliche Fortschritt aufgehalten werden. Im Übrigen zeigt solch eine Argumentation ein ganz falsches Gesellschaftsbild. Der Zweck der menschlichen Gesellschaft ist nicht ihre Fortpflanzung und die Aufzucht künftiger Generationen. Der Zweck einer Gesellschaft ist Glück und Selbstverwirklichung für die bereits Lebenden. Dabei werden die geboren, die eben geboren werden, und die müssen dann später selber für ihr Glück und ihre Selbstverwirklichung sorgen. Die heute Lebenden können sich, was die Zukunft der Gesellschaft angeht, allenfalls um die Umwelt kümmern. Man muss allerdings darauf achten, dass die traditionell aufgestellten Familien ihren Kindern keine ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteile verschaffen, indem sie ihnen ein besonders günstiges Entwicklungsumfeld liefern. Der Weg zur Bekämpfung der traditionellen Ehe und Familie ist deshalb keineswegs schon zu Ende beschritten. Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, konnte zwar durch einfache Gesetzgebung und Staatspraxis mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts bereits weitgehend ausgehöhlt werden. Das gilt bisher aber leider nicht für Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht. Nur durch eine stärkere Vergesellschaftung der Erziehung können wir nämlich verhindern, dass die Ungleichheit sich fortsetzt, indem die Kinder aus Beziehungen mit einem traditionellen Ehe- und Familienbild ganz einfach harmonischer aufwachsen und besser erzogen werden. Deshalb ist es für Gleichheit und Gerechtigkeit am besten, wenn Erziehungsaufgaben den Familien weitestgehend entzogen werden. Leider deutet die empirische Forschung darauf hin, dass sicher gebundene Kinder, die im Alter von 0 bis 3 Jahren nicht fremdbetreut waren, in späteren Jahren einen Lern- und Entwicklungsvorteil haben. Damit werden erneut Privilegien angelegt, die nur verhindert werden können, indem die Fremdbetreuung möglichst schon unmittelbar nach Geburt gesetzlich vorgeschrieben wird. Und es ist auch richtig, Eltern, die sich im Übermaß um ihre Kinder kümmern, zu entmutigen und herabzusetzen, indem man sie zum Beispiel als Helikoptereltern lächerlich macht. Auch müssen alle Fehlanreize verhindert werden, die bewirken können, dass traditionell aufgestellte heterosexuelle Ehepaare mehr Kinder bekommen als andere. Besonders bedenklich sind alle Anreize für die Besserverdienenden. Das führt am Ende noch dazu, dass die Frau ihre Berufstätigkeit einschränkt, um den gemeinsamen Kindern besonders privilegierte Entwicklungsbedingungen zu verschaffen. Am besten wäre es deshalb, wenn man das Ehegattensplitting abschafft, alle steuerlichen Kinderfreibeträge streicht und das Kindergeld nur noch an Sozialbedürftige, vorzugsweise Alleinerziehende, zahlt. Zum Glück sind ja SPD und Grüne hier auf einem guten Weg. Die Wirklichkeit. Alle Kulturen der Welt regulieren in der einen oder anderen Form die Sexualität. Der Umgang mit Sexualität war immer ein wichtiges Element privater Lebensführung. Aber daraus erwächst noch kein Regulierungsbedürfnis. Regulierung von Sexualität, jenseits der Sanktionierung von Gewalttätigkeit, sowie sexuelle Tabus gab und gibt es ausschließlich deshalb, weil Sexualverhalten und sexuelle Partnerwahl mit Fortpflanzung zu tun haben und damit mit dem künftigen Geschick der Familie, der Horde, des Stammes oder der staatlichen Gemeinschaft. Historisch gesehen sicherten erfolgreiche Fortpflanzungsstrategien nicht nur wirtschaftlich das eigene Alter. Durch die relative Stärke und Jugendlichkeit der eigenen Gemeinschaft boten sie auch Schutz gegen äußere Gefahren und die Ausgangsbasis für einen Machtzuwachs der eigenen Gruppe. Erfolgreiche Fortpflanzung umfasste stets auch den wirksamen Schutz für Mütter und kleine Kinder über längere Zeit. Dies erforderte die Bindung der Männer an den Familienverband als Beschützer und Versorger. Daraus entwickelten sich alle formellen und informellen Formen ehelicher Bindung, ob polygam oder monogam, matriarchalisch oder patriarchalisch. Stets wurde die sexuelle Verbindung zwischen Mann und Frau in irgendeiner Weise reguliert, um die Männer zu binden, den Müttern und Kindern Schutz zu bieten und ihre Versorgung zu sichern. Das ist der historische Ursprung der Ehe und der einzige Zweck, der die staatliche Regulierung der sexuellen Lebensgemeinschaft von Mann und Frau rechtfertigt. Als monogame, auf Dauer angelegte sexuelle Verbindung zwischen Mann und Frau wurde die Ehe im christlichen Abendland zur Kernzelle der gesellschaftlichen Organisation und fand als solche auch Eingang in den bürgerlichen Rechtsrahmen aller christlichen Länder. Wegen der Vielfalt der Verhaltensweisen und Bedürfnisse ließ sich natürlich niemals das gesamte sexuelle Leben an die Ehe binden. Nur für diese gab es aber ein gesellschaftliches Regulierungsbedürfnis, denn sie sollte privilegiert und geschützt sein als der Ort, in dem Kinder geboren und aufgezogen werden. Die Privilegierung der Ehe betraf auch solche Verbindungen, die gewollt oder ungewollt kinderlos blieben. Allerdings waren die kirchlichen Regeln zur Lösung solcher Verbindungen lange Zeit relativ großzügig. Denn Kinderlosigkeit entsprach aus der Sicht von Staat und Kirche erkennbar nicht dem Zweck der Ehe. Die Überhöhung der Ehe als Lebensform zur individuellen Selbstverwirklichung ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Aber viele erkannten auch schon damals, dass eine Liebesbeziehung, die nicht offen für die Zeugung von Kindern war, der Form der Ehe nicht bedurfte und lebten danach. In der ganzen menschlichen Geschichte, von Anbeginn aller Zeiten bis vor wenigen Jahrzehnten, bezog sich also der Begriff der Ehe von seiner inneren Logik her nur auf die sexuelle Beziehung von Partnern verschiedenen Geschlechts. Denn nur daraus konnten Kinder entspringen. Soweit es sich nicht um Zwitter oder Hermaphroditen handelt, hat die Natur rein anatomisch gesehen nur für die sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau Vorsorge getroffen. Aus historischer Sicht ist die Homo-Ehe ein Kunstprodukt der allerjüngsten Zeit, entsprungen aus dem Wunsch der Homosexuellen beiderlei Geschlechts, ihre sexuelle Neigung nicht nur geduldet zu sehen, sondern mit Legitimität zu versehen. Diese Legitimität möchte man durch den Transfer des Wortes Ehe erreichen. Damit wird der historisch überkommene Begriff der Ehe entgrenzt und seines historischen Sinngehalts beraubt. Solch ein Krieg um den Inhalt einer Vokabel ist recht sinnlos, denn Vokabeln schaffen keine Wirklichkeiten. Sie sind nur gesellschaftliche Konventionen für ihre Beschreibung. Der Kampf um gleiche Rechte für Homosexuelle kann nur von jedem verständigen Menschen unterstützt werden. denn niemand kann sich seine sexuelle Neigung aussuchen. Er sollte aber auch nicht überhöht und instrumentalisiert werden. In jeder Generation gibt es einen Anteil von etwa 5% mit gleichgeschlechtlichen Neigungen. Das Ausleben dieser Neigung ist für die Zukunft der Gesellschaft folgenlos und insoweit, jenseits des Aspekts der individuellen Selbstverwirklichung, ohne übergeordnetes gesellschaftliches Interesse. Natürlich spricht nichts gegen ein Adoptionsrecht für Homosexuelle. Sie müssen denselben Maßstäben genügen wie andere Adoptionswillige auch. Aber besser wäre es für jedes adoptierte Kind, wenn es, Fälle von Missbrauch oder Verwahrlosung ausgeschlossen, bei seinen Eltern leben könnte. Es werden sich von selbst sprachliche Wege finden, um die auf Dauer angelegte heterosexuelle Beziehung, aus der Kinder entspringen, vom nunmehr entleerten Ehebegriff abzukoppeln. Der elementare Unterschied bleibt ja bestehen. Aus einer heterosexuellen Beziehung können Kinder entstehen, aus einer homosexuellen Beziehung nicht. Aus biologischen Gründen wirkt sie nicht mit an der Fortpflanzung der Gesellschaft und der Entstehung künftiger Generationen und bleibt in diesem Sinne eine Form privater Lebensgestaltung. Von Rousseau ziehen sich über den Marxismus bis heute gesellschaftliche Bestrebungen, die heterosexuelle Ehe und die daraus entspringende blutsverwandte Familie zu delegitimieren, in die Ecke des Spießigen zu schieben und als Keimzelle der Gesellschaft möglichst ganz abzuschaffen. Das erklärt einen Teil der Betriebsamkeit rund um die Homo-Ehe und auch den Kult, der vielerorts um die Alleinerziehenden veranstaltet wird. Deren Los ist vielfach nicht leicht und deshalb verdienen sie für ihre Erziehungsleistung Respekt. Man sollte aber niemals verdrängen, dass das im Vergleich zu einer funktionierenden Partnerschaft des leiblichen Vaters und der leiblichen Mutter für die Kinder nur die zweitbeste Lösung ist. Es sollte im allgemeinen Bewusstsein bleiben, dass der Status des Alleinerziehenden das gedeihliche Aufwachsen von Kindern nicht erleichtert und deshalb nicht leichtfertig gewählt werden sollte. Die Gesellschaft hat ein hohes Interesse daran, dass Kinder in möglichst stabilen, für sie günstigen Verhältnissen aufwachsen. Das ist am ehesten in Familienverbänden gegeben, in denen die Kinder beim leiblichen Vater und der leiblichen Mutter leben. Die Resilienz der meisten Kinder ist zwar groß, auch die Mehrzahl der Kinder aus Haushalten, die von Transferleistungen leben, aus bildungsfernen Haushalten oder aus Haushalten von Alleinerziehenden, wird hoffentlich zu tüchtigen und warmherzigen Erwachsenen heranreifen. Die besten Bedingungen für die Erziehung und das Aufwachsen von Kindern bieten jedoch die traditionelle Ehe und Familie. Deshalb werden ihre Sprösslinge im Durchschnitt in der Gesellschaft auch am weitesten kommen. Das wird künftigen Gleichheitsideologen dann die Chance geben, erneut die Ungerechtigkeit der Gesellschaft zu beklagen. Auch für das Sozialkapital ist es wichtig, in welchen Strukturen Kinder aufwachsen. Empirische Untersuchungen zeigen nämlich, Zitat, dass das Aufwachsen in einer nicht intakten Familie zu einem signifikanten Rückgang des bürgerschaftlichen Engagements im Erwachsenenalter führt. Zitat Ende. Peter Graf Kielmannseck weist darauf hin, dass es jenseits allen vernünftigen Zweifels legitime, wohlbegründete Ungleichheiten gibt. Die Gemeinschaft von Mann und Frau ist einzigartig. Sie allein ist es, in der neues menschliches Leben entstehen kann. Und sie ist es, die als dauerhafte Gemeinschaft von Mutter und Vater dem Kind die günstigsten Bedingungen des Heranwachsens bietet. Bei knapp 700.000 Geburten im Jahr werden in Deutschland jedes Jahr nur rund 1.500 Adoptivkinder vermittelt. Die damit verbundenen Probleme werden zumeist unterschätzt, weil Herkunft und Vorgeschichte häufig stark wirken. Von rund 15 Millionen Kindern in Deutschland wachsen gegenwärtig 16.000 bis 19.000 in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, meist bei lesbischen Paaren auf. Die meisten von ihnen sind wohl Spender- oder Leihmütterkinder, beziehungsweise Kinder aus vorangegangenen heterosexuellen Beziehungen. Fragen nach ihrem Wohlergehen beantworten vorerst die Eltern. Der Wunsch von Adoptiv- und Spenderkindern, die Identität der leiblichen Eltern zu kennen, ist aber offenbar schwer zu unterdrücken. Die Behauptung »Beziehung schlägt Herkunft« ist nicht nur durch die Suche vieler Spenderkinder nach ihrer leiblichen Herkunft, sondern seit vielen Jahrzehnten auch durch die Adoptionsforschung widerlegt. Erwachsene Adoptivkinder sind, wie schon erwähnt, in jeder Beziehung, nicht nur im äußeren Erscheinungsbild, sondern auch in ihrer Wesensart, ihren leiblichen Eltern weitaus ähnlicher als ihren Adoptiveltern. Für die Forscherin Ursula von der Leyen, ehemals Familienministerin, ist aber die Sache schon entschieden. Dem Deutschlandfunk sagte sie: Ich kenne keine Studie, die sagt, dass es Kindern, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen, anders geht als Kindern, die in gemischtgeschlechtlichen Ehen aufwachsen. Damit leugnet sie nicht nur die Bedeutung des unterschiedlichen Geschlechts der Eltern, sondern auch die Bedeutung der genetischen Verwandtschaft für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Streng genommen leugnet sie damit die Rolle der menschlichen Natur in der Beziehung zwischen den Geschlechtern und zwischen Eltern und Kindern. Eine ausgebildete Ärztin und Mutter von 7 Kindern sollte es eigentlich besser wissen. Aber vielleicht opfert sie hier einfach, taktisch klug und ein bisschen opportunistisch, ihre bessere Einsicht dem Umstand, dass die Rolle der Homosexuellen in der Politik und in den Medien mittlerweile weitaus größer ist, als es ihrem Anteil von 5% an der Bevölkerung entspricht. Die deutsche Diskussion über die Homo-Ehe gewann erst so richtig an Fahrt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das auch eingetragenen Lebenspartnerschaften von Homosexuellen grundsätzlich das Recht auf den Steuervorteil des Ehegattensplittings zusprach. Dabei ließ das Gericht den ursprünglichen familienpolitischen Sinn des Ehegattensplittings weitgehend außer Acht. Es ging ihm weder um den Schutz von Ehe und Familie noch um Familienpolitik, sondern, wie Reinhard Müller schrieb, um die Aufwertung der sexuellen Orientierung und die Schleifung aller natürlichen Unterschiede. Aber zum Glück hat auch das Verfassungsgericht seine Grenzen. Die Gleichheitsideologie kann eben in alles eingreifen, außer in die menschliche Natur. An dieser Stelle mache ich einen Exkurs zum Ehegattensplitting des deutschen Steuerrechts. Dieses funktioniert wie folgt. Bei gemeinsamer steuerlicher Veranlagung der Ehegatten wird das gemeinsame Einkommen addiert, dann durch 2 geteilt und auf dieser Grundlage wird der progressive Steuertarif angewendet. Im Ergebnis bedeutet dies, dass Ehepaare nach der Höhe ihres Gesamteinkommens besteuert werden. Die Höhe der Besteuerung hängt also von der Verteilung der Einkommen auf die Ehegatten ab. Gleiches Gesamteinkommen bedeutet gleiche Steuerschuld, unabhängig davon, wer wie viel zum gemeinsamen Einkommen beigetragen hat. Eine Subvention ist dies nicht. Der progressive Steuersatz rechtfertigt sich ja allein aus der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Wer mehr leisten kann, zahlt auch einen höheren Steuersatz. Die sich aus der Ehe ergebende Verpflichtung zum gegenseitigen Unterhalt bedeutet eben, dass einem gleichen Gesamteinkommen von Ehepaaren auch eine gleiche steuerliche Leistungsfähigkeit entspricht. Für Gleichheitsideologen ist das Splitting aber ein dreifacher Gleichheitsfeind. Bis zur Maximalprogression wirkt der Splitting-Vorteil umso stärker, je höher das Einkommen ist. Das gilt als Verteilungsungerechtigkeit. Dabei ist dieser Effekt lediglich die logische Folge des progressiven Steuertarifs. Der Splitting-Vorteil ist umso höher, je ungleicher das Einkommen der Ehegatten ist und maximal, wenn ein Ehegatte kein Erwerbseinkommen hat. Das gilt als sozial ungerecht, weil damit die Hausfrau des Besserverdieners subventioniert wird. Tatsächlich kann man es mit ebenso guten Gründen als sozial gerecht bezeichnen, weil gleiches Familieneinkommen gleich besteuert wird, unabhängig davon, wie sich die Einkommensquellen auf die Ehegatten verteilen. Das Ehegattensplitting gilt als gleichheitsfeindlich, weil es die Neigung der Ehefrauen und Mütter bestärken könnte, zugunsten der Kinder und des Haushalts auf Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise zu verzichten. Dieser letzte Grund sorgt für besonderen Furor bei den Feministen und bei all jenen, die meinen, dass der volle Mensch und die volle Gleichheit von Mann und Frau erst bei voller Erwerbsbeteiligung beginnen. Man möchte eben keine Wahl lassen. Alle Frauen und Mütter sollen voll ins Erwerbsleben gezwungen werden. Dort sollen die etwas besseren Einkommen möglichst hoch besteuert werden Und aus diesem Geld möchte man möglichst viele staatliche Einrichtungen subventionieren, die jene Kinderbetreuung übernehmen, welche früher in den Familien stattfand. Die Ideologie hinter der Splitting-Feindschaft ist die Auflösung der bürgerlichen Familie und die Verstaatlichung der Kindererziehung, spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Kleinkind abgestillt ist. Die Grünen haben das in ihrem Programm zur Bundestagswahl 2013 auch klar zum Ausdruck gebracht. Es heißt dort, statt der Ehe wollen wir Kinder fördern. Die Abschaffung des Ehegattensplittings steigert Erwerbsanreize für Frauen. Die Mehreinnahmen aus der Abschaffung wollen wir zur Finanzierung von guten Kitas, Ganztagsschulen und zum Aufbau einer Kindergrundsicherung nutzen. Das staatliche Erziehungsmonopol soll also durch eine staatliche Finanzierung des Kindesunterhalts ergänzt werden. Etwas überspitzt ausgedrückt lässt sich das dahinterstehende Weltbild wie folgt zusammenfassen. Eine weitgehende Verstaatlichung der Kindererziehung wird finanziert durch Umverteilung und mehr Steuern für die Reichen. Die Zukunft der Kinder soll von der bürgerlichen Existenz der Eltern abgelöst werden. Eltern werden zwar noch gebraucht für Zeugung und Geburt, den Rest übernimmt soweit als möglich der Staat. So soll es auch gelingen, schichtenspezifische Unterschiede endlich zu beseitigen. In dieser Perspektive war Rousseau durchaus auf dem richtigen Weg, als er seine Kinder ins Findelhaus brachte. Der Marxismus mag gescheitert sein, aber die von Marx und Engels geforderte Zerstörung der bürgerlichen Familie bleibt trotzdem das Ziel des Gleichheitswahns.